Hände, Schüttler und Karl, dritter Teil. Der Sommer ging zu Ende, und als die Tage kürzer wurden und die Blätter sich verfärbten, hofften die beiden, dass Mowi und die Nemene nun bald zurückkehren würden. Aber anstelle der guten indianischen Freunde kamen schlechte englische Nachrichten nach Friedrichsburg. Die Texas Ranger brachten Neuigkeiten vom Krieg gegen die Comanchen. Das allein erstaunte die Siedler noch nicht, denn die Texas Ranger hatten schließlich schon seit der Gründung von Texas Krieg gegen die Indianer geführt. Anders konnte man es ja nicht nennen, wenn sie einfach alle eingeborenen Männer, Frauen und Kinder töteten, die sich in ihrem schönen neuen Texas aufhielten. Erschreckt und besorgt waren die Siedler erst, als sie hörten, was die Texas Ranger über die Comanchen erzählten. Die freundlichen Leute mit der wunderschönen Handwerkskunst, die sie alle getauscht hatten, sollten sie damit getäuscht haben. Alle Clans der Comanchen hätten sich verbündet, sagten die Ranger. Sie hätten das Kriegsbeil ausgegraben und sich auf den Kriegspfad begeben. Sie hätten weiße Siedler angegriffen und alle getötet. Und sie seien mit 500 Kriegern auf dem Weg nach Friedrichsburg. Karl saß in der Vereinskirche und lernte, als die preußischen Offiziere hereinkamen und den Unterricht für beendet erklärten. Sie sagten, alle sollten nach Hause gehen und ihre Mütter holen. Frauen und Kinder sollten in der steinernen Kirche Schutz suchen, während die Männer um die Kirche herum aus Planwagen und Bauholz eine Wagenburg bauten. Karl konnte es nicht glauben. Mowi hatte von den Kriegen der Nemene gegen die Texaner und die Mexikaner erzählt, und er hatte gesagt, dass die Comanchen ihre Feinde immer warnten, wenn sie das Kriegsbeil ausgegraben hatten. Die Antilopenleute würden die Preußen doch nicht angreifen, ohne ihnen Bescheid zu geben. Karl lief nach Hause und sagte seiner Mutter, sie solle mit seiner kleinen Schwester in die Kirche gehen. Als sie wissen wollte, weshalb, sagte er nur wegen irgendwelcher Indianer. Er konnte nicht sagen, dass die Ranger behauptet hatten, es seien Comanchen, weil Karl es selbst nicht glauben wollte. Er sagte seiner Mutter, er würde gleich nachkommen und wartete, bis sie über den Bach nach Friedrichsburg gegangen war. Dann stieg er auf Quasi-Nabu und verschwand über den Fluss. Er wusste selbst nicht, was er eigentlich vorhatte. Er wusste nur, dass er nicht in der Vereinskirche sitzen konnte, während ein Krieg zwischen ihm und seinem besten Freund ausbrach. Karl ritt zum ersten Mal allein durch die Wildnis. Nicht einmal Frieda war bei ihm, denn sie musste auf die Schafe und Kühe aufpassen. Er hatte keine Angst, aber er war aufmerksamer als je zuvor in seinem ganzen Leben. Er hörte jedes Geräusch, sah jede Bewegung und roch sogar jeden Geruch. Und der Geruch war es dann auch, der ihn rechtzeitig warnte. Plötzlich roch es weit draußen auf der anderen Seite des Flusses nach Kaffee. Karl beugte sich sofort vor und legte seine Brust flach auf den Rücken seines Mustangs, ganz so, wie er es von Mowi gelernt hatte. Quasi-Nabu fühlte seine Anspannung, machte kein Geräusch und hielt ebenfalls den Kopf ganz tief. Die beiden duckten sich und schnupperten. Der Wind kam von Osten über die Hügel, in denen Schwester Ursel früher gewohnt hatte. Der Kaffeegeruch konnte also nicht von den Siedlern kommen, denn die waren alle nördlich von ihm in Friedrichsburg. Ganz langsam und immer noch tief geduckt, lenkte Karl seinen Mustang nach Osten, dem Geruch entgegen. Er achtete darauf, auf weichem Boden oder dem Herbstlaub zu bleiben, wo quasi Nabus unbeschlagene Hufe keinen Lärm machten. Nach einer Weile wurde der Geruch stärker. Karl hielt seinen Mustang an und glitt lautlos von seinem Rücken. Als er ohne das kleinste Geräusch am Boden angekommen war, dachte er einen kurzen Moment an Mui und Ebihu zu. Wie stolz wären sie auf ihren Schüler gewesen, wenn sie ihn nun gesehen hätten. Karl sah sein Pferd an und legte den Finger an die Lippen. Quasi-Nabu hielt den Kopf noch etwas tiefer. Karl schlich geduckt zu Fuß weiter. Nach 5 Schritten blieb er stehen und drehte sich um. Sein Mustang schlich sich hinter ihm her. Karl sah ihn ernst an und schüttelte den Kopf. Quasi-Nabu blieb stehen, hielt den Kopf noch tiefer und legte auch noch die Ohren an. Karl hob die Hand und zeigte dem Pferd seine ausgestreckte Handfläche. Halt! Dann zeigte er mit dem Finger auf Quasi-Nabu. Du! Und dann zeigte er auf den Boden. Hier! Er wiederholte die Bewegung. Halt! Du bleibst hier! Dann schlich er weiter. Nach 10 Schritten drehte er sich wieder um. Sein Mustang stand immer noch neben dem Busch und blickte ihm nach. Karl grinste zufrieden, weil sein Pferd ihn scheinbar verstanden hatte, und schlich weiter den Hügel hinauf. Kurz bevor er auf der Kuppe des Hügels angekommen war, legte er sich flach auf den Boden und kroch weiter, so leise er konnte. Er war sich sicher, dass er leiser war als der Wind, der durch die Bäume strich und dabei nach Kaffee roch. Er kroch, bis er über die Kuppe hinweg war und spähte vorsichtig in das Tal, das hinter dem Hügel lag. Zuerst sah er gar nichts außer Bäumen, aber dann hörte er das Klimpern von Blechtassen. Er robbte ein Stück weiter den Hügel herunter, bis er sie plötzlich sehen konnte. Es waren Indianer, aber es waren keine Antilopenleute. Seine Freunde trugen Stirnbänder nur zu besonderen Anlässen, und dann waren sie aus Leder. Diese Indianer aber trugen alle breite Stirnbänder aus Stoff um den Kopf, und auch sonst schien das einzige Leder an ihrer Kleidung in ihren Mokassins zu stecken. Das waren sicherlich keine Comanchen. Karl wollte schon wieder zurück, als ihm einige Männer hinter einer dicken Eiche auffielen. Sie saßen hinter dem Baum an einem Feuer und tranken Kaffee aus Blechtassen. Sie waren weiße und einige von ihnen trugen den Stern der Texas Ranger. Die Texas Ranger lagerten friedlich mit Indianern? Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht, aber Karl wusste nicht, was es war. Noch leiser und langsamer schlich er zurück zu Quasi-Nabu und ritt so schnell er konnte nach Friedrichsburg. Er fand Ottfried in der kleinen Vereinskirche und berichtete ihm von seiner Entdeckung. Der schien ihm auch zu glauben, aber er fand nichts eigenartig daran. Die Texaner beschäftigen häufig Indianer, sagte er, als Spurenleser und als Führer. Karl verdrehte die Augen. Aber dann ist es ein Indianer mit 20 Rangern. Das hier sind 4 Ranger mit 40 Indianern. Ottfried sah seinen kleinen Sonderbotschafter an. Was glaubst du also, wollen diese fremden Indianer und die Weißen, die du bei ihnen gesehen hast, machen? Karl zerbrach sich schon den ganzen Weg zurück den Kopf darüber, was sie hier wollten. Vielleicht wollen sie den Nemene eine Falle stellen und sie angreifen, wenn sie kommen. Ottfried schüttelte den Kopf. Wenn die Comanchen allen weißen Siedlern den Krieg erklärt haben und uns alle töten wollen, dann sind diese Ranger und die fremden Indianer doch auf unserer Seite. Wir müssen uns damit abfinden, dass unsere Freunde von gestern unsere Feinde von heute sind. Aber damit wollte Karl sich nicht abfinden. Plötzlich hörte er eine Grille, und das erinnerte ihn an ein Erlebnis mit Mowi. Karl hatte die Grille nicht gehört, bis Mowi ihn darauf aufmerksam gemacht hatte. Karl hatte es auf die besseren Ohren der Indianer geschoben, aber Mowi hatte ihm das Gegenteil bewiesen, indem er eine Münze auf das Pflaster vor der Vereinskirche hatte fallen lassen. Obwohl das Geräusch viel leiser war als die Grille, hatten sich alle Weißen in der Nähe umgedreht. Karl nahm einen Taler aus seiner Tasche und zupfte an Ottfrieds Ärmel. »Hörst du die Grille, Ottfried?« In der Kirche weinten Babys, lachten Kinder und schimpften Mütter. Vor der Kirche brachten Fuhrwerke Bauholz für die hastig errichteten Barrikaden um den Kirchplatz. Überall wurde gehämmert, gesägt und gerufen. Ottfried schüttelte den Kopf. »Ich höre keine Grille.« Karl hörte sie für einen Moment selbst nicht, aber da war es wieder, dieses Zirpen. Karl folgte dem Geräusch bis zur Mauer der Kirche und winkte Ottfried zu sich. Der kam näher und sein Gesichtsausdruck hellte sich auf. »Du hast recht, jetzt höre ich sie auch«, sagte er und lachte dann. »Du bist ja schon ein richtiger Indianer, so gute Ohren hast du.« Karl schüttelte energisch den Kopf und sagte, »Es kommt nicht darauf an, wie gut wir hinhören. Es kommt darauf an, worauf wir achten.« Karl warf den Taler auf das Pflaster. Kling, kling, klimperte die Münze leise und sofort drehten sich 5 oder 6 Männer um und schauten, wo die Münze war, die da gerade ein leises Geräusch gemacht hatte. Ottfried nickte und legte seine Hand auf Karls Schulter. »Danke«, sagte er nur. Karl sah zu ihm auf und antwortete, »Ist nicht von mir. Maui hat mich darauf aufmerksam gemacht, als ich die Grille nicht gehört habe. Verstehst du, Ottfried? Es kommt darauf an, was wir hören und sehen wollen. Es kommt darauf an, auf was wir uns konzentrieren. Wenn wir überall nur gefährliche Indianer sehen, sogar in denen, die unsere Freunde sind, dann können diese Indianer irgendwann wirklich gefährlich werden.« Ottfried nickte noch einmal kurz, dann schüttelte er den Kopf. »Wenn es nur um dich und um mich ginge, Ebipui, dann würde ich sofort mit dir losreiten, die Nemene suchen und fragen, was los ist. Aber ich habe die Verantwortung für alle 400 Siedler hier. Und du? Denk an deine kleine Schwester. Was, wenn die Ranger die Wahrheit gesagt haben und sie uns wirklich angreifen und alle töten wollen? Können wir dieses Risiko eingehen, nur weil wir ihnen vertrauen?« Karl zuckte mit den Schultern. Natürlich wollte er nicht, dass seiner Schwester etwas passierte, aber er wollte auch nicht, dass Maui oder den anderen Nemene etwas zustoße. Er wollte eigentlich, dass überhaupt niemandem etwas geschehe. Doch schon in der Nacht wurde Karl durch das laute Krachen von Gewehrfeuer geweckt. Er wachte auf und wusste zuerst nicht, wo er war. Dann erinnerte er sich, dass er mit allen Frauen und Kindern in der Kirche schlief. Über ihm leuchtete mit jedem Lichtblitz eines jeden Schusses die Dachplane kurz auf. Die anderen wachten auf, Babys begannen zu weinen und auch seine Mutter kümmerte sich um seine wimmernde Schwester. Karl stand auf und lief zwischen den Müttern und Kindern hindurch zur Tür. Draußen brannten nur einige Fackeln, die den Platz zwischen der Kirche und den Barrikaden schwach erleuchteten. Hinter den Barrikaden war es völlig dunkel. Er konnte nur hin und wieder ein Aufleuchten sehen, wenn das Mündungsfeuer eines Gewehres für einen ganz kurzen Augenblick wie ein Blitz die Umgebung erleuchtete. Außer den Schüssen und den Rufen der Siedler, die jenseits der Straßensperren durch die Dunkelheit liefen und schossen, hörte er nichts. Dann vernahm Karl von weit her ein lautes Gebrüll. Huhuhuhuhuhuhuhuhu! Kein Zweifel, dachte Karl, das war das Kriegsgeheul von Indianern, aber es waren keine Comanchen. Maui hatte Karl sehr oft beim Spielen das Kriegsgeheul seiner Leute vorgemacht. Und es war nicht Hu-Hu-Hu, sondern Hey-Hey-Hey. Das Geheul der fremden Indianer wurde immer lauter. Die ersten Siedler kamen aus der Dunkelheit gelaufen und kletterten über die Barrikaden, um sofort dahinter in Deckung zu gehen. Mehr Siedler kletterten in den Schutz der Wagenburg und begannen, ihre Gewehre nachzuladen. Im nächsten Moment sah Karl 20 oder 30 kleine Lichter in den Nachthimmel aufsteigen. Die Lichter wurden schnell größer und im nächsten Moment landeten sie schon mit dumpfen Geräuschen auf dem Holz der Barrikaden, wo sie an Ort und Stelle stecken blieben. Es waren brennende Pfeile. »Geh wieder rein«, schrie ihn ein Mann an und Karl merkte zuerst gar nicht, dass es sein Vater war. »Rein«, rief er noch einmal, dann feuerte er sein Gewehr in die Dunkelheit ab. Als Karl Karl seinen Vater schießen sah, zuckte er zusammen und ein furchtbarer Gedanke tauchte in seinem Kopf auf. Wenn das wirklich die Nemine waren, Karl trat zwei Schritte zurück durch die Tür in die Kirche. Er war geschockt. Nicht, weil er mitten in einer Schlacht war und die Pfeile und Gewehrkugel durch die Luft zirrten. Karl war geschockt, weil er immer noch nicht wahrhaben wollte, dass da draußen seine Freunde im Schutz der Dunkelheit angriffen. Karl war sich sicher, das Kriegsgeschrei war nicht von Comanche. Das reichte ihm nicht. Jeder krachende Schuss erschreckte ihn nun, denn jedes Mal wurde er daran erinnert, dass vielleicht da draußen seine Freunde getroffen wurden. Bei jedem Pfeil, der über die Barrikaden geflogen kam, hatte er Angst um seine Mutter und seine Schwester. Er wollte einfach losbrüllen, dass sie alle aufhören sollten, aber ihm war klar, dass das wenig Sinn gemacht hätte. Er musste die Angreifer sehen, um zu wissen, ob es seine Freunde waren, auf die sein Vater da schoss. Aber er konnte nicht da hinausrennen. Würden die Indianer ihn nicht erwischen, sein Vater würde es sicher. Karl kam plötzlich eine Idee. In einer der acht Ecken der Kirche waren die Schultische und Pulte aufeinander gestapelt worden. Karl kletterte darauf und schob vorsichtig die Plane hoch, damit er zwischen Mauer und Plane nach draußen sehen konnte. Er konnte nicht viel erkennen. Die Angreifer schienen sich zurückzuziehen und die wenigen Brandpfeile, die noch flogen, erreichten nicht einmal mehr die Straßensperren. Es war zu spät, um noch etwas Genaueres zu sehen. Bis zum Morgengrauen hatte Karl kein Auge mehr zugemacht. Sobald es hell genug war, schlich er sich nach draußen. Vor der Kirche war alles ruhig. Sein Vater saß mit einigen Siedlern und preußischen Soldaten auf den Barrikaden. Er stand auf, ging zu Karl und nahm ihn in die Arme. »Es tut mir leid«, flüsterte er. Karl wand sich aus seiner Umarmung und sah ihn erschreckt an. »Du glaubst doch nicht, dass es Comanchen waren?« Sein Vater zuckte mit den Schultern. »Es waren sicher Indianer, und sie wollten nur Pfeile gegen Kugeln tauschen. Wenn wir nicht auf sie geschossen hätten...« Er stockte und sah Karl ernst an. »Denk an deine Mutter und an deine Schwester.« Karl ließ die Schultern hängen und stöhnte, »Aber das tue ich doch. Ich will doch Frieden stiften. Für alle.« Sein Vater sah ihn nur mitleidig an. Karl wollte nicht aufgeben. »Hast du sie gesehen?« Sein Vater schüttelte den Kopf. »Trugen sie Stirnbänder?« Sein Vater schüttelte wieder den Kopf. Dann nahm er Karls Hand und ging mit ihm zu den anderen, die noch auf den Barrikaden saßen. »Hört mal her«, sagte er laut, und die Siedler und Soldaten sahen auf. »Habt ihr die Angreifer sehen können?« Alle machten betretene Gesichter. Einer sagte, »Sie waren wie Geister in der Nacht, wie Schatten. Ich glaube, wir haben nicht mal einen von ihnen getroffen mit unserer ganzen Ballerei.« Karl fragte, »Habt ihr gesehen, welche Kleidung sie trugen?« Wieder nur betretenes Schweigen. »Trugen sie Kopftücher oder Stirnbänder?« »Kopfschütteln.« Hier kam Karl nicht weiter. In ganz Friedrichsburg kam er nicht weiter. Die Stimmung hatte sich über Nacht geändert. Es hatte vier Verletzte gegeben, die von Brandpfeilen in Arme oder Beine getroffen worden waren. Die Siedler sprachen wieder von den Wilden, den Indianern und sogar von den Comanchen. Karl traf Schwester Ursel. Sie war die einzige, die mit ihm noch fest daran glaubte, dass es nicht die Nemine waren, die sie angegriffen hatten. Aber sie hatte keine Ahnung von den feinen Unterschieden im Kriegsgeschrei. Sie wollte es nur ebenfalls einfach nicht hinnehmen. Karl versuchte Ottfried, die Offiziere, seinen Vater und seine Mutter zu überzeugen, aber alle hatten einfach nur furchtbare Angst und viel zu wenig Schlaf bekommen. Gegen Mittag hörte Karl wieder die Grille. Er wunderte sich, weil diese Grille nur bei Nacht zu hören waren. Und er wunderte sich, dass anscheinend nur ihm das aufgefallen war. Es kam eben darauf an, worauf man sich konzentrierte. Er ging dem Geräusch nach. Es kam von außerhalb der Barrikaden. Und wenn es wirklich eine Grille war, dann war sie mindestens so groß wie Maui. Karl wartete einen günstigen Moment ab und schlüpfte durch ein Loch in der Wagenburg nach draußen. Er ging dem Geräusch nach. Es kam aus einem Busch zwischen zwei Baustellen noch unfertiger Häuser. Karl schaute hinter den Busch. Da saß Mowi mit einem breiten Grinsen und zirpte wie eine fette Grille. Karl duckte sich hinter den Busch und umarmte seinen Freund. »Was ist hier los?« wollte Mowi wissen. »Wir sind in der Nacht von fremden Indianern überfallen worden.« Mowi sah ihn erschreckt an. »Welche Indianer?« Karl sah erleichtert zurück. »Ihr seid es also nicht gewesen?« Mowi schüttelte den Kopf. »Wir werden auch angegriffen. Weiße kommen in unser Lager und schießen auf alles, was sich bewegt. Aber die Krieger verjagen sie. Und nun graben wir das Kriegsbeil aus und gehen auf den Kriegspfad. Aber wir geben unseren Feinden immer eine Warnung. Wir glauben nicht, dass die preußischen Siedler uns angegriffen haben. Aber die Ältesten sind wütend und wollen die Schuldigen finden. Wenn sie sehen, dass ihr auch Krieg führt und mit Gewehren in einer Wagenburg sitzt, dann kann ein Schuss zu einem Krieg führen. Ist sehr gefährlich.« Karl wollte es immer noch nicht wahrhaben. »Wir müssen doch etwas tun. Wenn die Erwachsenen nicht miteinander reden können oder wollen, dann müssen wir sie dazu zwingen.« Mowi nickte. »Deshalb ist dein Freund doch hier.« Karl lächelte. Er war froh, dass sein Freund zurück war, und er wollte ihn so viel fragen und ihm so viel erzählen, aber dafür war jetzt keine Zeit. Also sagte er nur, »Wenn das hier vorbei ist, dann möchte ich, dass du mir erzählst, wie es auf der Büffeljagd gewesen ist. Aber jetzt muss ich quasi Nabu holen.« Er wollte schon los, aber Mowi hielt ihn zurück. »Ich hab ihn schon geholt«, grinste er breit und zog Karl mit sich zur Scheune, die von den Siedlern gebaut worden war, nachdem die beiden ihnen ihre Pferde zurückgestohlen hatten. Hinter der Scheune fanden sie Paaka und Quasi Nabu, den Pfeil und die Schlange friedlich grasend. Mowi grinste Karl an. »Wir finden den Frieden. Der große Geist ist stark in uns.« Karl grinste zurück. »Wenn wir ihn nicht finden, wer sollte es sonst tun?« Dann stieg er auf seinen Mustang und Mowi sprang auf seinen. Karl schaute kurz zur Wagenburg und rief, »Ich muss noch kurz meinen Eltern Bescheid sagen.« Dann galoppierte er los. Mowi folgte ihm. Als sie auf die Wagenburg zuritten, tauchten die ersten Köpfe von Soldaten über der Mauer aus Planwagen und Holz auf. Kurz darauf schaute auch sein Vater mit einem sehr ernsten Blick zu ihm herüber. Plötzlich kam Frieda, die Schäferhündin, durch eine Lücke in der Wagenburg, lief zu ihnen herüber und begrüßte freudig und schwanzwedelnd den Kojoten Pui. Karl und Mowi hielten Abstand und Karl rief, »Wir sind Freunde, nicht nur Mowi und ich, sondern alle Preußen und alle Comanchen. Vergiss das nicht, Papa.« Ottfrieds Kopf tauchte neben dem von seinem Vater hinter der Mauer auf. »Vergesst das alle nicht, wir sind Freunde.« Dann wendete Karl seinen Mustang und ritt davon, gefolgt von Frieda und Pui. Mowi grinste nicht, als er rief, »Ist mein bester Freund, ich pass gut auf ihn auf.« Dann drehte auch er sich herum und folgte Karl. »Von wo kommen die Angreifer in der Nacht?« wollte Mowi wissen, als sie über den Fluss und außer Sichtweite waren. »Von hier«, sagte Karl, und ihm wurde bange bei dem Gedanken. Mowi ließ sich vom Pferd gleiten und hockte sich hin. Karl stieg auch ab und hockte sich daneben. Mowi zeigte auf den lehmigen Boden und fragte, »Was sagt dir die Erde, Ebipui, mein bester Freund?« Karl freute sich, seinen indianischen Namen wieder von seinem besten Freund zu hören. Er schaute genauer auf den Boden. Halbrunde Abdrücke waren darin zu erkennen. Viele Abdrücke. »Pferdehufe«, sagte Karl, »viele Pferdehufe.« Mowi sah ihn an. »Was sagt die Erde dir noch?« Karl sah noch genauer hin und dann sah er es. »Hufeisen. Ich kann Hufeisen in den Abdrücken erkennen.« Mowi grinste. »Was will die Erde damit sagen?« Karl nickte. »Es waren die Pferde von Weißen.« Mowi nickte auch. Ich jage mit den Antilopenleuten, den Büffelessern und den Kiowa. Kein Pferd von uns hat Hufeisen. Was siehst du noch? Karl stand auf und sah nach Osten. Sie sind sehr schnell geritten, und zwar da lang. Movi zeichnete wieder eine Karte in den Sand. Karl zeigte auf die Hügel. Dort östlich von Schwester Ursels Hütte waren die kaffeetrinkenden Ranger mit den fremden Indianern. Movi sah ihn an und fragte aufgeregt, »Du siehst sie, die Fremden, mit deinen eigenen Augen?« Karl nickte stolz. »Hab mich an sie rangeschlichen, gegen den Wind und ihren Kaffeeduft.« Movi nickte. »Erzählst du mir später genau, wie sehen die Fremden aus?« Karl überlegte. »Sie trugen einfache Hemden und Hosen aus Stoff, nicht Leder.« Movi nickte, aber sagte nichts. Karl überlegte. »Sie trugen breite Stirnbänder, auch aus Stoff.« Movi sagte nur, »Apachen.« Karl fiel noch etwas ein. Er machte ihr Kriegsgeschrei nach. »Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu.« Movi stand auf und sprang wieder auf seinen Mustang. »Lipan-Apachen oder Mescalero-Apachen«, sagte er. »Die sind wirklich gefährlich. Sie trinken viel und sind dabei listig und schlau wie ein Rudel Füchse.« Karl sprang auch auf sein Pferd. »Dann sollten wir Hilfe holen.« Movi schüttelte ernst den Kopf. »Ohne Beweise glauben uns die Erwachsenen nicht. Wir können froh sein, wenn sie uns mit Beweisen glauben. Du weißt doch, wie stur Eltern manchmal sein können.« Karl grinste. »Aber wie sollen wir beweisen, dass die Wagenburg nicht wegen der Comanchen da ist und dass die Comanchen nicht wegen der Preußen auf den Kriegsfahrt gehen wollen?« Moni zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, noch nicht. Vielleicht fällt es mir ein, wenn wir der Spur folgen.« Karl sah ihn erschreckt an. »Hinter den Apachen her? Hast du denn keine Angst, dass sie uns erwischen?« Moe hörte auf zu grinsen. »Doch, ich habe Angst. Mein Vater Blauer Vogel sagt, nur Dumme und Verrückte haben keine Angst. Was einen Krieger ausmacht, ist, dass er trotzdem losreitet, auch wenn er Angst hat.« Karl begann zu grinsen. »Das ganze Geheimnis der Helden ist also nur, dass sie die Angst, die sie haben, einfach überwinden?« Moe nickte. »Aber nicht einfach nur überwinden, sondern verstehen, wofür sie da ist. Die Angst will uns warnen, damit wir aufmerksam bleiben. Ist wie mit dem Schmerz. Der Trick ist, das Unangenehme nicht zu beachten, aber die Nachricht zu verstehen.« Karl nickte und legte den Finger an seine Lippen. Dann deutete er nach Osten zu den Hügeln, wo er den Kaffee gerochen hatte. Moe nickte und zeigte in die gleiche Richtung. Sie duckten sich auf die Rücken ihrer Pferde und folgten den Spuren der Hufeisen. Wie sie sich schon gedacht hatten, führten sie diese Spuren zu den Hügeln. Als das Gelände steiniger wurde, mussten sie absteigen und genauer hinschauen. Nur noch zusammengeschobene Steinchen, abgeknickte Grashalme und Kratzer von Metall auf Fels verrieten, wo die beschlagenen Hufe den Boden berührt hatten. Aber wenn sie die Spuren nicht sehen konnten, zeigten Frieda und Pui, wo die Spur noch zu riechen war. Sie folgten der Spur bis zu dem Hügel, hinter dem Karl am Tag zuvor die Ranger und Indianer gesehen hatte. Sie ließen die Pferde, den Hund und den Kojoten unten am Hügel stehen und schlichen zu Fuß bis oben auf die Kuppe, wo sich beide hinlegten und leise weiterrobbten. Hinter dem Hügel waren immer noch die 40 fremden Indianer, aber sie lagen alle in kleinen Gruppen zusammen und schliefen. Drei von ihnen schliefen sogar an einem Baum gelehnt in Sitzen, ihre Gewehre im Arm. Moe zeigte auf die große Gruppe von Pferden, die zwischen ihnen und den schlafenden Apachen graste. Dann robbte er darauf zu. Karl folgte ihm vorsichtig. Die Pferde waren mit einer Mischung aus Lehm und Asche bemalt. Pfeile, Schlangenlinien, Punkte und Kreise und vor allem immer wieder schwarze Abdrücke von Händen. Die Pferde wurden unruhig, als die beiden näher kamen. Movi flüsterte ihnen etwas zu, aber auch wenn sie so aussahen, waren es keine indianischen Pferde. Sie wurden von Movis Geflüster nur noch unruhiger und wieherten beunruhigt. Karl sah zu den schlafenden Apachen und erblickte, wie einer der sitzenden Schläfer sich bewegte. Karl hielt Mowi am Bein fest, damit dieser nicht weiterkriechen konnte. Mowi sah sich verwundert zu Karl um. Karl nickte in die Richtung des sitzenden Apachen, der in diesem Moment seine Augen öffnete und sich verschlafen umsah. Karl und Mowi erschreckten sich und wurden im gleichen Augenblick zu Steinen. Sie wagten nicht zu atmen oder sich zu bewegen. Der Apache sah sich kurz um, dann legte er den Kopf zurück an den Baum, an dem er saß, schloss die Augen und schlief weiter. Mowi und Karl atmeten wieder und krochen leise zurück den Hügel hinauf. Auf der anderen Seite stiegen sie auf ihre Pferde und ritten weg. »Wohin?« fragte Karl, und Mowi deutete in das Tal, das zu Schwester Ursels Hütte führte. Eine halbe Stunde später hatten sie sich ein kleines Feuer in Ursels altem Ofen gemacht und tranken heißen Tee, den die Nonne in ihrer Hütte zurückgelassen hatte. Das waren die Kriegsbemalungen der Comanchen auf den Pferden, aber unter den Bemalungen habe ich ein Brandzeichen gesehen, einen Stern mit einem Kreis. Karl sah auf. Dann reiten die Apachen auf texanischen Pferden? Mowi nickte und sagte dann, aber die Erwachsenen werden sagen, die Apachen hätten die Pferde einfach gestohlen. Karl schüttelte den Kopf. Wenn die Apachen die texanischen Pferde gestohlen hätten, dann hätten sie gestern nicht mit den Rangern friedlich Kaffee getrunken. Ich weiß nur noch nicht, wie wir es beweisen können. Mowis Grinsen wurde besonders breit und Karl wusste schon, es bedeutete, dass Händeschüttler eine Idee hatte. »Wir stehlen die Beweise in der Nacht«, lachte er. Karls Gesicht wurde ernst. »Du willst die Pferde klauen?« Mowi nickte. »Nicht alle Pferde, nur ein oder zwei als Beweis.« Karl fing auch an zu grinsen. »Zwei. Eins für die Nemene und eins für die Siedler. Ich bringe eins zu deinen Leuten und du bringst eins zu meinen Leuten.« Aber bis zur Dunkelheit war es noch lang. Sie setzten sich zu Pui und Frieda vor die Hütte, in die Nachmittagssonne und vertrieben sich die Zeit damit, sich gegenseitig zu erklären, wie es kommt, dass ihre Leute bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise sagen. So nannten die Indianer zum Beispiel das Lügen »Reden mit gespaltener Zunge«, weil jemand, der lügt, eine Sache sagt, aber eine andere meint und deshalb wie die giftigen Schlangen mit gespaltener Zunge in zwei Richtungen spricht. Karl wollte erklären, warum wir sagen, dass man nicht an dem Ast sägen soll, auf dem man sitzt, aber was damit gemeint war, verstand Mowi sofort, als er es hörte. Er musste lachen, als er sich das Bild vorstellte, wie ein trotteliger Weißer mit dem Ast, auf dem er gerade noch gesessen hatte, zu Boden fällt, weil er ihn selbst abgesägt hatte. »Sowas passiert nur Weißen«, lachte er, und dann sagte er ernst, »die Weißen müssen wirklich aufpassen, dass sie nicht alle Äste absägen, auf denen sie sitzen können. Sie scheinen überall, wo sie hinkommen, nur Krieg und Zerstörung zu bringen.« Karl erklärte, warum sein Vater immer sagte, man dürfe kein Frosch im Kochtopf sein. Er erklärte, dass ein Frosch, den man in einen Topf mit kochendem Wasser werfen würde, sofort wieder heraussprenge. Aber wenn man den Frosch in kaltes Wasser setzen würde und dann das Wasser langsam zum Kochen bringen würde, dann bliebe der Frosch einfach sitzen und würde die langsame Veränderung nicht bemerken, bis es zu spät sei. »Die Indianer müssen wirklich aufpassen«, sagte Karl, als er Mowi die Sache mit dem Frosch erklärt hatte. »Wenn die Indianer nämlich nicht aufpassen, dann merken sie erst viel zu spät, dass das Wasser längst kocht.« Mowi nickte und sagte eine Weile nichts. Als es Abend wurde und die Sonne langsam näher an den Horizont sank, erklärte Mowi, was die Indianer mit den ewigen Jagdgründen meinten, wenn sie vom Sterben sprachen. Sie stellten sich vor, alle Verstorbenen dort wiederzutreffen und mit ihnen das zu machen, was Indianer am schönsten finden, jagen. mit allen geliebten Menschen für immer über ein wunderschönes und unberührtes Land ziehen und jagen. Nichts weiter. Das war ihr Paradies. Karl dachte kurz darüber nach und es schien ihm viel schöner, als mit einer Harfe im Himmel auf einer Wolke zu sitzen. Karl nahm Händeschüttlers Hand und schüttelte sie. Mowi, sagte er, und Mowi antwortete mit Ebipui. Sie sahen sich noch den Sonnenuntergang über West Texas an, und als sie gerade aufstehen wollten, hörten sie Pferde unter sich in der Ebene vor den Hügeln. Sie sahen ins bereits dunkler werdende Tal, aber konnten nichts erkennen. Sie konnten nur hören, wie die Pferde langsam in Richtung Westen verschwanden. Sie horchten noch einen Moment, aber es war wieder ganz still, bis auf die Grillen und Fledermäuse. Dann kam erneutes Pferdegetrappel aus der Ebene. Diesmal konnten sie es deutlicher hören. Es kam wieder zuerst von Osten, aber dann verschwand es nicht nach Westen wie die Pferde zuvor, sondern drehte nach Norden ab. Sie blieben ganz still sitzen und horchten in den dunkler werdenden Abend hinaus. Dann hörten sie von weit weg aus dem Westen Schüsse. Sie klangen aus dieser großen Entfernung fast nur wie Knacken der Äste, aber beide wussten, dass es Schüsse waren. »Das kommt von unserem Lagerplatz«, sagte Mowi beunruhigt. Er sah erschreckt zu Karl, als sie weitere Schüsse hörten. Ein wenig näher und diesmal kamen sie aus dem Norden. »Und das kommt aus Friedrichsburg«, sagte Karl ebenso ängstlich. Sie konnten nicht sehen, aber für sicher eine ganze Stunde hörten sie die Schüsse aus dem Westen und dem Norden, wo ihre Familien angegriffen wurden. Der Mond war aufgegangen und tauchte das Tal vor ihnen und die Ebene dahinter in fahles Licht. Die Schüsse hörten so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Dann hörten sie wieder Pferde aus dem Norden und dann auch aus dem Westen. Das Geräusch zog unter ihnen vorbei nach Osten. Mowi flüsterte, »Das sind die Ranger, die im Westen mein Lager angegriffen haben, und das sind die Apachen, die im Norden Friedrichsburg angegriffen haben. Sie alle treffen sich jetzt wieder, wo wir sie heute beim Schlafen sehen. Sie feiern jetzt und trinken Feuerwasser. In ein paar Stunden sind sie friedlich wie schlafende Babys. Dann gehen wir die Pferde holen. Jetzt schlafen wir etwas.« Karl merkte, dass er sehr müde war. Er hatte wegen des Indianerangriffs nicht viel geschlafen. »Wir werden verschlafen und erst morgen früh aufwachen«, sagte er. »Wir werden rechtzeitig wach«, Mowi grinste. »Wir werden wach, keine Sorge.« Sie machten noch einen heißen Tee und noch einen und noch einen und noch einen. Irgendwann schliefen sie ein. Mitten in der Nacht wurde Karl wach. Es war immer noch dunkel und der Mond stand immer noch hoch am Himmel. »Mowi«, flüsterte er in die dunkle Hütte. »Ich muss mal«, flüsterte Mowi zurück. »Ich auch«, flüsterte Karl. Nur ihre leisen Schritte waren zu hören, als sie sich aus der Hütte in den Schatten eines Busches schlichen. Dann war ein langes Plätschern zu hören. »Jetzt weiß ich, warum du wusstest, dass wir wach werden«, flüsterte Karl. Und Mowi erklärte, »so machen das alle Krieger, wenn sie früh aufstehen wollen. Je mehr man trinkt, umso früher wird man wach.« Ein paar Minuten später waren sie schon auf ihren Pferden und ritten durch das Tal hinunter in die Ebene, wo sie sich nach Osten wandten und zurück zu den Hügeln ritten, hinter dem sie die Apachen vermuteten. Sie ließen ihre Pferde zurück und schlichen sich über den Hügel. Zwei Lagerfeuer brannten noch. An dem einen saßen drei Apachen und schunkelten und sangen. An dem zweiten Feuer saßen zwei Weiße. Karl erkannte die beiden als zwei der Texas Ranger, aber sie trugen diesmal keine Sterne auf der Brust. Es dauerte nicht lange, bis die beiden sich hinlegten und einschliefen. Auch die Bewegungen der drei Apachen an dem anderen Feuer wurden langsamer und schließlich bewegten sie sich gar nicht mehr. Mowi und Karl schlichen sich langsam und vorsichtig näher heran. gaben den fremden Pferden Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass diese komischen Jungs da über den Boden krochen. Schließlich lösten sie die Stricke von zwei Pferden und führten sie einfach leise weg. Nun wurden die beiden Pferde unruhig und wollten nicht weiter. Mui nickte nur und gab Karl ein Zeichen, das dieser schon gut kannte. Halt, du bleibst hier. Dann drehte er sich um und verschwand grinsend in die Dunkelheit, zurück den Hügel hinauf, über den sie eben gekommen waren. Karl fühlte sich zwar plötzlich doppelt aufgeregt, so ganz allein bei den fremden Apachen und den Rangern, aber die schliefen alle tief und fest und er vertraute Mori. Der kam erst nach einer ganzen Weile zurück. Er hatte ihre Mustangs geholt. Er schwang sich leise auf den Rücken seiner Paaka und ließ sich von Karl die Stricke der beiden fremden Pferde reichen. Karl stieg auf Quasi-Nabu und Mori gab ihm einen Strick zurück. Die Pferde waren immer noch unruhig, aber diesmal gingen sie mit. Ganz langsam und leise ritten sie den Hügel hinauf und auf der anderen Seite wieder hinab. Als sie im Mondlicht in der Ebene angekommen waren, drehten sie sich um. Jeder von ihnen hatte ein kriegsbemaltes Pferd an einem Seil. Sie hatten Beweise. »Wo ist euer neuer Lagerplatz?«, fragte Karl. Mowi erklärte ihm, dass er dahin reiten solle, wo sie im Sommer gelagert hatten, und dann zwei Täler weiter nach Westen. Im zweiten Tal war der neue Lagerplatz. Dann verabschiedete er sich. Karl legte seine Hand aufs Herz und streckte den Arm dann zu Mowi aus. Mowi machte die gleiche Bewegung. »Mein Herz ist mit dir, auch wenn ich nicht da bin.« Dann ritten sie los und führten ihre Beweise fort. Mowi ritt auf Paaka und begleitet von Pui dem Kojoten über den Fluss nach Norden, um den Siedlern in Friedrichsburg eines der Pferde mit dem Brandzeichen und der Nemene-Kriegsbemalung zu bringen. Karl ritt auf Quasi-Nabu, begleitet von Frieda nach Westen, und suchte das neue Tal. Als er es fand, wurde es schon langsam hell. Das Tal war enger als das, wo sie im Sommer gelebt hatten, und höhere Felsen säumten es auf beiden Seiten. Oben auf den Felsen sah Karl Männer, Wachen. Sie standen auf und schauten zu ihm herunter. Karl hob die Hand ohne zu winken und rief laut seinen Namen. »Ebipui, Ebipui!« Von den Felsen schallte ein Kriegsgeheul zu ihm herunter, und überall auf beiden Seiten des Tales konnte er gegen den heller werdenden Himmel immer mehr Krieger aufspringen sehen. Sie liefen schreiend die Felsen herunter auf ihn zu, aber es war gar kein Kriegsgeschrei. Es klang nicht wie »Hey, hey, hey«, sondern mehr wie »Hui, hui, hui«. Als sie näher gekommen waren, konnte Karl endlich verstehen, dass sie alle seinen Namen riefen. »Ebipui, Ebipui«. Sie winkten mit ihren ganzen Armen und Händen, so wie Karl es nur einmal bei den Nemene gesehen hatte, als die Tasivu, die Büffel, aufgetaucht waren und die Nemene sich von ganzem Herzen gefreut hatten. Die ersten Krieger erreichten Karl. Sie strahlten und grüßten ihn freundlich. Dann hoben sie ihn von seinem Pferd und trugen ihn auf ihren Schultern tiefer in das Tal zu ihrem Lager. Karl drehte sich erschreckt nach den beiden Pferden um, aber natürlich hatten sich die Krieger schon um sie gekümmert und folgten mit ihnen zum Lager. Einer der Jüngeren, die damals die Pferde der Siedler gestohlen hatten, sagte zu ihm, »Dem großen Geist sei Dank, du bist unverletzt, Ebipui. Wo ist Mowi?« Karl antwortete, »Der ist nach Friedrichsburg geritten.« Ein anderer Krieger sagte, »Dein Vater ist hier, Ebipui.« Karl stutzte und sagte gar nichts mehr. »Sein Vater?« Immer mehr Krieger kamen aus den Hügeln und schlossen sich der Gruppe an, die Karl auf ihren Schultern ins Lager trugen. »Kasara Ibo«, riefen einige von ihnen. Karl freute sich, dass sie ihn so freundlich begrüßten, aber er merkte auch, dass etwas sie bedrückte. Sie waren nicht so fröhlich, wie er sie kannte. Sie hatten Angst. Vor dem Tipi der Ältesten, das Karl daran erkannte, dass es etwas größer und mit Büffeln und Antilopen bemalt war, ließen sie ihn runter. Sein Vater kam aus dem Zelt, stürmte auf ihn zu und nahm ihn in die Arme. Mein Vater war am Nachmittag losgeritten, um ihn zu suchen. Dabei hatte er Blauer Vogel getroffen, der seinerseits auf der Suche nach Mowi war. Die beiden hatten kurzerhand entschieden, in das Lager des anderen zu reiten und dort zu warten. Blauer Vogel war nach Friedrichsburg geritten und hatte Karls Vater erklärt, wie er das neue Lager der Nemine finden konnte. Sie waren sich beide sicher, dass einer von ihnen beim anderen auftauchen würde. Karl zeigte, dass eine der beiden Pferde, die sie den Apachen und den Rangern abgeluchst hatten. Unter einem der dunklen Handabdrücke war tatsächlich ein texanisches Brandzeichen und die Hufe waren beschlagen. Die Ältesten wurden wütend. Jemand versuchte, einen Krieg anzuzetteln und benutzte dabei die Zeichen der Nemene. Der Älteste der Ältesten hob die Hand, in der er einen Tomahawk hielt, der mit langen Lederfransen und den Schweifhaaren eines Büffels verziert war. Alle Bewohner des Lagers, die zusammengelaufen waren, wurden still. Nur ein Baby weinte irgendwo in der Menge. Der Älteste begann einen ganz leisen und langsamen Gesang. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Das war nun wirklich der Kriegsgesang der gefürchteten Comanchen. Die anderen fielen mit ein. Die Ältesten, Krieger, Frauen und Kinder sangen. Als alle mitsangen, sagte der Älteste zu Karl und seinem Vater, »Wir wollen in Frieden mit euch leben, aber wir gehen nun auf den Kriegspfad. Wir müssen wissen, wo das Lager dieser Apachen ist.« Karl und sein Vater saßen mit den Ältesten vor deren Zelt und sahen zu, wie die Krieger sich vorbereiteten. Sie bemalten sich und ihre Pferde. Alle singenden Frauen und Kinder halfen ihnen dabei. Ihre Gesichter malten sie mit roter oder schwarzer Farbe an. Jeder sah ein wenig anders aus. Manche hatten einen ganzen Handabdruck in schwarz oder rot mitten auf dem Gesicht. Andere malten sich nur die rechte oder die untere Gesichtshälfte an. Auch jedes Pferd bekam eine ganz eigene Bemalung. Und sie sahen wirklich aus wie die Bemalungen auf den Pferden der Apachen oder Ranger. Auch flochten sich die Krieger Federn in die Haare und in die Mähnen der Pferde. Schließlich nahmen sie ihre Pfeile und Bögen, ihre Tomahawks und Messer und stiegen auf ihre Pferde. Immer noch sangen alle, aber es war mit der Zeit immer lauter und schneller geworden. Und nun war es kein Kriegsgesang mehr, sondern ein Kriegsgebrüll. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! Karl und sein Vater sangen auch schon mit. Als sie auf ihre Pferde stiegen und den Zug der Krieger im Licht der ersten Sonnenstrahlen aus dem Lager führten. Sie ritten durch die Ebene und kurz vor dem Eichenfluss kamen ihnen 20 preußische Kavalleristen entgegen. Diese hatten die gleiche Geschichte von Mowi gehört und auch ein texanisches Pferd mit Kriegsbemalung als Beweis bekommen. Sie hatten sich ihre Uniformen angezogen, ihre Gewehre und Pistolen genommen, waren auf ihre Pferde gestiegen und wollten nun auch den Hügel suchen, den Mowi ihnen beschrieben hatte. Karl zeigte den Kriegern und den Soldaten, wo sie den Hügel fanden, hinter dem die Apachen lagerten. Diese hatten zuerst angegriffen und würden deshalb keine weitere Warnung mehr erhalten. Karl und sein Vater wendeten ihre Pferde quasi Nabu und Egon. Sie verließen den Kriegspfad, der ohnehin nur noch über diesen Hügel führte. Hinter ihnen preschten die Kavallerie und die Krieger der Comanchen diesen Hügel hinauf. Als sie oben auf dem Hügel angekommen war, hörte Karl und sein Vater wieder das Kriegsgebrüll, das nun ein Kriegsgeschrei war. Dann verschwanden sie aus ihrem Blickfeld über die Kuppe. Das Geschrei wurde noch einmal lauter und schriller, aber dann waren die beiden schon wieder so nah am Eichenfluss, dass sie nur das friedliche Plätschern hören konnten. Sie hatten keinen einzigen Schuss gehört. Das freute Karl sehr, denn es bedeutete, dass die Ranger zu überrascht gewesen waren, um einen Schuss abzufeuern. Das war auch das Erste, was Karl erzählte, als er in Friedrichsburg bei Ottfried seine Freunde Mowi und Ebihu zutraf. Am Abend saßen Karl und sein Vater wieder im Lager der Nemene. An den Feuern mussten Karl und Mowi immer wieder erzählen, wie sie den Apachen die beiden Pferde gestohlen hatten. Wenn Indianer nämlich etwas so sehr lieben wie das Jagen, dann ist es das Geschichtenerzählen. Und weil sie keine Bücher hatten, erzählten sie all ihre Geschichten an den Lagerfeuern. Die Geschichte, die Mowi und Karl an diesem Abend wieder und wieder erzählen mussten, sollte von nun an für immer zu den Geschichten der Nemene gehören. In den nächsten Tagen waren noch alle vorsichtig. Niemand konnte sagen, ob sich noch mehr Apachen, die sich als Comanchen verkleideten, oder Ranger, die sich als Siedler ausgaben, in der Gegend herumtrieben. Die Freundschaft zwischen den Nemene und den Preußen aber war stärker als je zuvor. Man hatte sie gegeneinander aufstacheln wollen und hatte nur erreicht, dass aus Guten nun beste Freunde wurden. Ottfried besuchte mit einem Zug Kavallerie zum ersten Mal das Lager der Nemene und am nächsten Tag besuchten die Ältesten mit einem Trupp Krieger zum ersten Mal Friedrichsburg. Und bei beiden Besuchen führten Karl und Mowi zusammen die Besucher über die Ebene und durch den Fluss. Als der Winter kam, der viel, viel milder war als in Elberfeld im Bergischen Land, war die Wagenburg schon längst wieder abgebaut und die Preußenleute und die Antilopenleute besuchten sich wieder regelmäßig, um miteinander Wissen, Kunsthandwerk und Geschichten auszutauschen. Karl erzählte Mowi, was er während seiner Abwesenheit in Texas erlebt hatte, und Mowi erzählte Karl von der Büffeljagd in Oklahoma. In allen Details erklärte Mowi, wie sie sich mit den Kiowas getroffen und dann in der weiten Prärie an die riesigen Büffelherden herangepirscht hatten. Sie hatten sich und ihre Pferde mit Hörnern und Fellen als Büffel verkleidet und konnten sich so ganz nah an die Tiere anschleichen. Im rechten Moment wurden die Felle dann abgeworfen und die Jagd begann. Karl hatte ja gesehen, wie schnell diese Büffel laufen konnten, und während Mowi erzählte, stellte Karl sich vor, wie die Nemene von den Rücken ihrer galoppierenden Pferde aus mit Pfeilen und Speeren Büffel jagten. Im Frühling schickten die Ältesten der Antilopenleute ihre Reiter zu allen Clans der Panateka-Comanchen. Zum ersten Vollmond im März begannen die Beratungen und die Clans versammelten sich auf der anderen Seite des Eichenflusses. Es waren Tausende, die Honigleute, die Wurzelesser, die Flussleute, die Büffelesser, die Nomadenleute, die Fischesser, die Holzleute und viele, viele mehr. Es wurden so viele, dass sich die Texas Ranger für Monate nicht mehr blicken ließen. Als historischer Festtag war der 9. Mai gewählt worden. Es war auf den Tag genau ein Jahr, nachdem sich Mowi und Karl zum ersten Mal am Eichenfluss begegnet waren. In einer festlichen Zeremonie in Friedrichsburg an der Vereinskirche, die auch endlich ein Dach bekommen hatte, wurde ein Friedensvertrag zwischen den deutschen Siedlern und den Comanchen geschlossen. Aber damit waren die Feierlichkeiten nicht vorbei. Die Preußen verliehen Mowi und Karl Orden, die allgemeinen Ehrenabzeichen für besondere Dienste um den Staat. Und die Häuptlinge der Nemene übergaben den beiden Adlerfedern, die höchste Auszeichnung für einen Krieger. Als der Jubel der Anwesenden abgeklungen war, legte Ottfried Hans Freiherr von Mäusebach seinen Adelstitel nieder. Er wollte von nun an ein normaler Bürger der neuen Welt sein und einfach John Ottfried Mäusebach heißen. Am Ende seiner Rede sagte er zu den Nemene: Wenn mein Volk eine Weile mit euch gelebt hat und wenn wir uns gegenseitig besser kennen, dann mag es vorkommen, dass einige heiraten möchten. Bald werden unsere Krieger eure Sprache lernen. Wenn sie dann wünschen, ein Mädchen aus eurem Stamm zu heiraten, sehe ich darin überhaupt kein Hindernis. Und unsere Völker werden so viel bessere Freunde. Ich schätze meine roten Bürger nicht geringer, weil ihre Hautfarbe dunkler ist, und halte nicht mehr vom Volk der Weißen, nur weil ihre Hautfarbe heller ist. Den Rest des Tages und die ganze darauffolgende Nacht feierten sie alle zusammen ein großes Pow-Wow. Überall wurden große Feuer entzündet und es wurde gelacht, getrommelt und getanzt. Die Nemene brachten den Preußenleuten ihren Freudentanz bei und die Preußen lehrten die Comanchen, Polka zu tanzen. Dann brachte Luke, der jetzt Tosa Pui hieß, allen den Adova-Tanz der Ashanti aus Ghana bei. Es roch nach Bratwürstchen und Büffelsteak und zumindest die deutschen Siedler und sogar Schwester Ursel tranken das ein oder andere Bier. Auch Frieda und Pui, die Schäferhündin und der Kojote, bekamen so viel Wurst und Büffel und auch Büffelwurst, bis sie nicht mehr wollten. Mowis und Karls Geschichten wurden noch lange an den Lagerfeuern erzählt. Die Comanchen erzählten sie ein wenig anders als die Siedler, die alten Hasen im Westen erzählten sie wieder ein bisschen anders. Ganz anders erzählten sie die Apachen und auch die Texas Ranger. Aber sie alle erzählten ihre Geschichte noch lange, nachdem die beiden schon alte Männer waren und auch noch lange, nachdem sie in die ewigen Jagdgründe gegangen waren. Der Friede, den die beiden zwischen dem Volk der Comanchen und den deutschen Siedlern gestiftet hatten, wurde nie mehr gebrochen.